Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts UFO mit Steff Titz und Flo Will. Und heute hatten wir ein bisschen was überlegt, ein bisschen Konzept heute. Heute kommt die große Geständnisfolge. Alexa, kaufe ein Fahrrad. Alexa, kaufe eine Jahrespackung Reese's Peanut Butter Cups. Alexa, unterstütze das Podcast UFO auf patreon.com. Mit 100 Euro aufwärts. Bestelle 500 Podcast-UFO-T-Shirts. Jetzt an. Die kann das sogar okay, rückwärts. Okay, Google. Nein, das, ich wollte dich nur abfangen. Aber ey, Alexa kann es auch rückwärts, ne? Also, um euch mal kurz reinzubringen. Wir haben letztens über das neue Amazon Alexa-Gedöns, wo man Sprachanweisungen geben kann. Ihr könnt uns nicht schreiben. Ihr könnt uns nicht sagen, bitte sagt nie wieder Alexa. Das ist wie, als ob man einem Kind sagt, fass nicht auf die Herdplatte. Das ja, sind ja. Wir da sind wir zu frech dafür. Aber Alexa kann das auch rückwirkend. Wenn du sagst, wie hoch ist der Mount Everest? Alexa. Was mega gruselig ist, weil sie offensichtlich die ganze Zeit aufnimmt, nur halt gezögert wird, wenn man irgendwann mal das Wort Alexa benutzt. Aber du kannst aus jeder Situation treffen. Schatz, ich liebe dich nicht mehr, ich will dich verlassen. Alexa, kommst du immer noch mal raus und dann so, nee, kannst du immer noch mal gut raus eigentlich. Es ging um Alkohol, heute geht es um Alkohol-Stories, wir wollten da immer richtig auspacken. Wann war Stefan Tingo das letzte Mal so richtig sturzknüllevoll? Was ging los? Und wir haben uns an eine... Ey, wir haben uns echt erinnert, dass wir vor Maxi Stettenbauer die Folge, wo wir beide nervös waren, nicht wussten, wie er auf uns reagiert, zu Recht, wie sich nachher herausgestellt hat, wir dann im New Magazin ultra Stress hatten den Tag und dann halt schnell aufgebaut haben, weil wir auch nicht mehr Zeit hatten und uns dann beide kurz am Kühlschrank einem Eierlikörchen bedient haben. Naja, also, es war früher bei uns dass der Ritus, dass wir immer beim Netto eingekauft haben, im Neo Magazin, haben wir mittags immer im Netto eingekauft und es war so üblich Usus, dass wir uns gegenseitig geprankt haben und Sachen aufs Laufband mitgeschmuggelt haben, damit der andere, haha, sich dann Feigling kauft und so. Ich wurde eines Tages gefoppt und hatte ab dann in meinem Besitz eine 0,8 Liter Flasche Eierlikör. Damals habe ich noch viele Schokobons gegessen und das hatte immer 5-Kilo-Packung Schokobons, konnte man diese Flasche verstecken. Ja, und seitdem, den Sack Schokobons. Und kennst du das, dass du manchmal Dinge nur tust, weil du sie so aus Filmen kennst? Mhm. Und dann dachte ich mir so, okay, stressiger Arbeitstag, gleich kommt Maxi Stettenbauer, baller ich mir ein Eierlikör rein, obwohl ich das überhaupt rein körperlich nicht gebraucht habe. Ich dachte nur, das macht man so. Ja. So dieses so, fuck ey, scheiße jetzt. Ich hätte auch Tabletten nehmen können. Wären da so diese Pads rumgelegen, ich hätte mir die wahrscheinlich wie so Tabletten so in den Nacken geworfen. Ey, weißt du, einfach um das Ritual zu erfüllen. Ich habe das mal gemacht, weil ich das aus Filmen kenne und weil ich eine Flasche Whisky zu Hause habe. und zwar für die mündliche Prüfung damals, die mündliche Präsentationsprüfung in der Uni. Ja. Und dann habe ich so ein, weil ich dachte, ich war ein bisschen nervös, habe ich mir vorher so einen kleinen Whisky-Shot gegönnt und bin dann in die Uni gegangen damit. Und dann war die erste Frage, da muss man nämlich haben Sie getrunken? Ja, man muss einen Wisch unterschreiben, worauf ich, dass man gerade körperlich in der Verfassung ist, diese Prüfung zu halten. Und dann fragt er noch so, ja, und wenn du was getrunken hast, oder hast du ja nicht. Und ich dachte mir, ich war die ganze Zeit mega nervös, hoffentlich merkt er das nicht. Mein Gesicht war auch so rot, so warm, weil man halt, es wird einem so ein warmes Gefühl ums Herz dann auch, wenn man getrunken hat. Ja, ja. Und dann war ich halt da und ich mache das halt nicht so häufig. Und dann hat er gefragt, aber Sie haben ja nicht getrunken, oder? Und ich so, nein, wie kommen Sie denn darauf? Und dann habe ich aber diesen Wisch natürlich unterzeichnet, mein Eid quasi betrieben. Und dann habe ich das gehalten, war ganz okay danach. Ja. Aber auch nur, wie man es aus Filmen kennt. Total merkwürdig. Genau wie dieses Durchreißen von Handys, diesen Klapphandys. Ja, ja, ja. Wie diese Klapphandys, die gab es auch nur, weil man damit diese coole Geste machen konnte, dieses Durchbrechen und dann wegschmeißen konnte, als ob die dann nicht mehr gefunden werden können. Vor allem dann auf dem Polizeibüro dann zurücklassen. So, oder ja gut, da ist das Display abgebrochen, aber wir können trotzdem die Daten noch. Die Festplatte ist noch ganz, die SIM-Karte ist noch ganz, es ist alles noch ganz. Ja. Manchmal teilweise, bevor ich zum Beispiel jemanden treffe und nervös bin und vor der Tür, mache ich auch nochmal so dieses Durchatmen, so ohne dass ich selber jetzt machen müsste unbedingt. Ja. Also irgendwie habe ich das Gefühl, ich würde dann dem Protokoll folgen, einfach so, man macht das einfach so. Ich glaube, so werden auch einfach so Traditionen und Dinge einfach übertragen, ohne dass man weiß, woher das kommt. Ja, wenn ich Musik höre, denke ich immer, ich bin in so einer Collage, in so einer Filmcollage, wo gerade viele gute Dinge passieren. Ja. Und dann höre ich immer so eine Musik, gehe morgens aus dem Haus, die Sonne strahlt mir entgegen und ich bleib so kurz stehen, richte meinen Rucksack und gucke so sonneblinzelnd irgendwie Richtung Himmel. Ja, nicht in die Kamera gucken. Nein, die Kamera natürlich nicht, die ignoriere ich. Ich gucke so, seitlich dran vorbei, richte nach meinem Rucksack, atme tief ein, spanne den Rucksack nochmal so und laufe los zu der Musik. Und manchmal trete ich auch so Laub weg. Oder so, oder noch so eine Cola-Dose oder ein Stein, der da liegt. So, einfach, weil es gut aussehen würde. Ja, oder ich wirklich in Zeitlupe manchmal auch so ein bisschen. Wenn dann irgendwie, weiß nicht, It's a mad world kommt. Ja. Und ich sitze dann da so und drehe dann so traurig, Arme verschränkt vor der Brust, drehe ich so traurig das Laub weg und kick den Stein vor mir her, betrachte die Kinder, wie sie mit Kreide auf die Straße malen. Ja. Aber was ich mir am häufigsten vorstelle, ist der Abspann. Dass ich irgendwie so dann, also die Kamera verfolgt mich so ein bisschen, zeigt mich von hinten, dann bleibt die Kamera stehen und ich laufe immer weiter in die Ferne und dann setzt die Musik ein, so der Abspann, aber ich laufe immer noch so weiter. Das Schweigende Lämmer. Sowas in der Richtung, ja. Und der Abspann läuft, ich stelle mir noch vor, genau wo die Schrift ist und so. Ja. Was steht denn so für einen Namen? Stefan Tietze. Ja. Autor Stefan Tietze, natürlich. Der Autor meines Lebens bist natürlich du, Stefan, das ist doch klar. Natürlich. Apropos Autor deines Lebens. Sag. Voller Selbstbewusstsein reißt Stefan das Mikrofonstativ runter. So eine Scheiße hier immer. Aber ey, wir haben auch echt. Fahr ruhig vor mit der Story. Nee, ich meine, wir haben uns auch echt zurückentwickelt. Also wir haben schon mal besser aufgenommen. Wir hatten schon mal mehr Hörer. Wir hatten schon mal bessere Gags. Unsere Hochphase ist vorbei. So, warum machen wir überhaupt noch weiter? So, wir waren schon mal überall. Wir sind mittlerweile wie die Amigos. So, wir kündigen, ja, absolut, wir kündigen ja. so eine Comeback an, obwohl wir nie wirklich zurück weg waren. Ja. Und so, man denkt auch, mach doch endlich Schluss. So, es reicht doch auch langsam. Ja. Aber das ist echt so ein Punkt. Also wann würden wir das mitkriegen, wenn wir jetzt wirklich den Shark jumpen? Wenn wir wirklich jetzt so merken, ist ja bei vielen Podcasts so, wo es 500 Folgen gibt, denkst du, nach 120 war alles gesagt. Würden wir das mitkriegen, würden unsere Zuschauer uns darauf aufmerksam machen, zu sagen so, hey, ab jetzt ist gut? Ich glaube, es muss erst einen Podcast geben, der uns ablöst. Also der ist uns richtig, nicht gestern, dass der Geisterbahn mäßig ablöst, sondern wirklich Leute, die unser Alter haben, die auch nur zu zweit sind, ja, die so ähnliche Rollenaufteilung haben. Die gleichen Gags machen wie wir. Genau, ähnlich sprechen, ähnlich medienreferenziellen Bullshit labern. Ja. Ich glaube, dann merken wir das und dann können wir ruhigen Gewissens auch sagen, wir lassen es jetzt sein. Aber ich glaube, dieses Jahr wird nochmal, machen wir nochmal den großen Abschied. Und dann, vielleicht kommt dieses Jahr nochmal ein unvorhergesehenes Ereignis. Okay, und dann waren wir bei Maxi Stettenbau und dann haben wir uns beide, du hast mir das dann erzählt, dass du dir kurz einen Lütten gegönnt hast, einen kleinen Eierlikörchen. Ich hab genippt. Vom Tag. Weil du kannst ja Eierlikör auch nicht so wegkippen, wie so halt so ein Don Draper sein Whisky, so nee. Meeting beendet, so wegkippen und zack. So ein Eierlikör ist ja sehr dickflüssig, du kannst nur so Das fließt auch nicht. Oder nubbelst du das so mit deiner Zunge wie so eine Katze falsch herum. Ja, genau, wählen Sie das dich. Sehr gut gesagt, ja. So aus der Öffnung raus. Also lächerlich. Ich habe seitdem und davor nie wieder Eierlikör getrunken, weil es auch grässlich ist. Und dann hast du mir eben verraten, dass du bei einer Story, also bei einer Folge auch, tatsächlich getrunken hast. Ich war bei einer Folge, wo wir über Skype aufgenommen haben, war ich angetrunken. Ich möchte die sehr intimen, privaten Hintergründe davon nicht erläutern. Aber es war so, dass ich wirklich brutal schlecht drauf war. Die Kinder Schokofresh waren alle oder so ein Scheiß. Abgelaufen, ja. Ich war so brutal schlecht drauf, dass ich mir dachte, ich komme jetzt nicht durch diese Folge durch. Und habe dann das gemacht, was ich dachte, dass Menschen machen in der Situation. Ich habe mir einen kleinen Whisky-Lütten geholt. Ich war auch natürlich nicht betrunken so. Aber ich bin dafür, dass es mir sehr schlecht ging, ganz gut durch die Folge gekommen. Also nach der Folge dachte ich mir so, hey cool, du bist wirklich ein emotionsloses Stück Stein innen. Ja. Du kannst, wenn du willst, einfach nach außen alles projizieren, was du willst. Ich denke mir aber auch die ganze Zeit, ich bin so emotionslos, ich habe keine Emotionen. Außer die Emotion Begeisterung. Das ist das einzige Emotion, die ich habe. Alle anderen so, ich habe immer, so, ich würde auch mich als wahnsinnig glücklich bezeichnen, ich bin einfach standardmäßig glücklich, habe ein bisschen immer unzufrieden, so, aber ich habe keine seltenen Downs, wirkliche. Also selten krasse Peaks nach unten, sondern eher krasse Peaks nach oben, aber die mich in den Ruin treiben. Erfahrung, so war es bei mir auch, aus eigener Erfahrung, fühlst du dich jetzt emotional immun? Du denkst, okay, mich kann nichts hart treffen. Aber wenn dann mal was kommt, was dich richtig kaputt macht, wie es bei mir war, dann ist es umso schlimmer, weil du immer dachtest so, ja, du hast keine Coping-Mechanisms gelernt. So, wenn jemand, der irgendwie zweimal im Monat richtig schlecht drauf ist und rumheult, der kann mega gut damit umgehen. Aber so Leute wie wir, die Steine sind einfach, die dann einfach sagen, ja, ist ja kein Problem, schaue ich mir einfach die nächste Staffel True Detective an, das passt dann schon. Und wenn dann aber mal was kommt, wenn dann mal irgendwie Stacey Orico nicht auf deinen Brief antwortet, dann liegst du richtig am Boden. Wann hast und dann du das letzte kaputt. Mal geweint? Wann hast du das letzte Mal so richtig geweint? Also ich meine, richtig geweint, einfach wo du auch nicht mehr richtig sprechen kannst, weil du so dann auch die Atmung dann so einsetzt, weil du wirklich weinst einfach, nicht nur ein Tränchen im Film oder so, die Wange runterkullert. Das ist schon, das war glaube ich zu einer ähnlichen Zeit als diese Down-Folge. Bei mir war das noch nicht so lange her. Also bei Filmen halt manchmal, aber das ist halt dann nicht so richtiges Schluchzen, sondern halt so, man verdrückt so eine Träne so, aber das glaube ich zählt jetzt nicht dazu. Bei mir war es nicht lange her. Und es ist mir ein bisschen unangenehm, das zu verraten. Rogue One. Nee, ist ähnlicher Kontext, als Carrie Fisher gestorben ist. Nein, ernsthaft? Das ging mir richtig nah. Das ging mir richtig nah. Da hast du geweint? Ja. Ja, ich weiß auch nicht. Aber ich habe diese Nachricht, ich war im Restaurant, als ich diese Nachricht gelesen habe. Und ich war echt so ein bisschen perplex. Und dann, als ich zu Hause war, habe ich geweint. Weil das tat mir so leid, weil das so eine verletzbare Frau, so, das ging mir richtig nah. Das war wie so eine Mutter, die einen so oft glücklich gemacht hat, die einen so oft begleitet hat an schlechten Tagen, an verregneten Sonntagen und so. Und die mal die tolle, sympathische Prinzessin war. Und die so viel Zeit ihres Lebens dafür gewidmet hat, einen glücklich zu machen eigentlich. Und dann, dass sie plötzlich, obwohl sie noch so gut drauf war und so, immer so eine lustige Interviews gegeben hat. Ich liebe Menschen, die lustige Interviews geben, die lustige Persönlichkeiten sind, die man gerne sieht irgendwo, wenn sie auftauchen. Auf Bild.de, meinst du? Auf Bild.de und Promiflash, finde ich super. Und dann ist sie einfach gestorben. Aus dem Nichts. Und beziehungsweise, da war ja vorher, ging es wieder besser und so. Es kam so plötzlich für mich. Dann habe ich dazu John Williams' Princess-Theme gehört. Oh. Ich musste wirklich weinen einfach. Krass. Das war bei mir auch so, dass ich schlecht drauf war. Aber erst als ich dann ein passendes Lied angemacht habe, da musste ich Musik wirklich weinen. Das ist dann echt so. Aber man gibt sich dann selbst auch so ein bisschen Rahmen. Weil es hat ja auch durchaus was Reinigendes, ja, mal so, sich so richtig auszuheulen. Ja, das dass der so richtig so die Botschaft von Inside Out ist, was ein toller Film ist, wo ich wahrscheinlich auch geweint habe. Ja, da habe ich wirklich an manchen Stellen einfach geweint. Aber ich glaube, was zählt nicht bei Filmen so einfach. Das funktioniert nicht. Genau, das ist auch ein bisschen Cheaten da mit John Williams und so an. Und vielleicht wollte ich ja auch da weinen. Aber mich hat es auch ein bisschen fertig gemacht, so dass die ganzen Leute dann geschrieben haben, 2016, jetzt nicht auch noch Carrie Fisher, wo ich mir denke, reduzierst du nicht auf das scheiß Jahr. Das ist schlimm einfach. Das ist furchtbar, das zu sagen. Das ist furchtbar zu sagen, danke 2016. Oder das aufs Jahr zu schieben. Anstatt einfach zu sagen, das ist ein, ach genau, hat eine Zeitung hat dann diesen Satz gebracht, dass sie strangled by her own bra gestorben ist, was sie sich immer gewünscht hat. Wenn sie stirbt, dann sollen Leute schreiben, she died in the moonlight, strangled by her own bra. Ach echt? Und dann haben das alle Zeitungen haben das halt geschrieben, genauso. Und das fand ich. Das ist schon cool. Das war schon cool. Das war schon cool. Da muss ich einfach mal. Heute ist die emotionale Folge. Ja, absolut. Was möchtest du denn, dass in den Zeitungen steht, wenn du stirbst? Ah, das ist eine gute Frage. Ich habe mir euch gedacht, tatsächlich, um auf eine andere Frage zu antworten. Gerne. Ist ja häufig so, dass, angenommen, ich würde sterben. So, ihr würdet alle gute Arbeit, neben Magazin, würde alles nochmal weiterlaufen. Yep. Weil ihr alle sagen würdet, Stefan hätte es so gewollt. Ja. Um hier ein für alle mal zu sagen, nein, ich will, dass ihr alle in den Ruin geht. Ich will, dass du diesen Podcast, nein, ich will nicht, dass du ihn weitermachst. Ich will, dass du ihn begräbst. Ich habe mir wirklich schon mal Gedanken drüber gemacht, was passiert, wenn du stirbst. Ob ich dann einfach sage, okay, Podcast UFO, war es das? Oder ob ich nochmal eine Folge machen soll, in der ich nochmal sage, hey, ja, ihr wisst ja alle, Stefan, ja, das wünsche ich mir. Hat's erwischt irgendwie bei seinem Boosted Board Unfall auf der A8. Er war komplett Eierlikör besoffen, komplett irgendwie die Leitplanke gewickelt. Was bei Stefan merkt, das habe ich letztens gemerkt, wir hatten haben wir nachts gedreht und Stefan ist nach 22 Uhr einfach betrunken, ohne dass er Alkohol zu sich genommen hat. Du bist einfach die geborene Partymaus. Du bist einfach eine sehr günstige Partymaus. Ich muss, wenn ich Alkohol trinke, werde ich ruhiger am Abend. Ich werde ruhiger, besonnener, nicht unbedingt glücklicher und aufgeschlossener, sondern ich werde halt quasi, also wenn ich trinke, bleibe ich normal. Wohingegen, wenn ich nichts trinke, werde ich... Zitat Stefan Thiese. Wenn ich trinke, bleibe ich normal. Ansonsten greifen die Dämonen nach mir. Okay. Ja, aber was ich damit sagen will, ich werde dann halt nachts so, ich werde so müdigkeitstrunken und kältetrunken, einfach auch ein sehr kalter Dreh nachts. Und dann werde ich einfach so glücklich und die Endorphine versuchen, was gegen die Situation zu tun. Und dann, glaube ich, werde ich einfach, weiß nicht, so ein Müdigkeitstrunken, ja. Das war ganz merkwürdig. Stefan hat richtig angefangen zu lallen und konnte sich kaum noch bewegen irgendwie. Und er macht ja sonst auch nicht die beste körperliche Figur. Und es war sehr grotesk anzusehen, wie da dieser Mensch wie rumeiert. Was ist denn hier los? Plötzlich, also das war wirklich nicht weit von Walking Dead entfernt. Ich laufe wie so, wenn man ab und zu mal so Programmierer sieht, die Tests machen, um Roboter zu testen, genau, wie die richtig gehen, aber dann so irgendwie ein Bein aus Spaß ein bisschen kürzer machen und dann das Ding erst so ein bisschen geht in der Simulation und dann einfach umfällt, so ungeschenkt. So laufe ich dann nachts. Ja, wie so die ersten vier Tests von Gollum. Ja, genau. So wie Gollum läuft und dann irgendwie völlig umfällt und so die Beine ineinander schlingen. Umknickt und so sah Stefan aus. Für mich ist, glaube ich, eine gute Analogie, sind so diese Faultiere, die halt so langsam sich bewegen und dann halt den Arm für einen Ast halten, sich an einem eigenen Arm festhalten, das merken, aber zu langsam, um noch was ändern zu können und dann langsam in den Tod stürzen. Ja. Nee, aber was ich sagen wollte, ich glaube, Also, wenn Leute irgendwann behaupten, so, Stefan hätte es so gewollt, dass wir weitermachen damit. Nein, das ist eine Lüge. Ich will, dass ihr alle in den Ruin geht und einfach aufhört damit. Also, gute Arbeit soll begraben werden, Neo Magazin soll begraben werden, alles soll begraben werden. Aber das ist hart, wenn du jetzt sagst, ja, wenn ich sterbe, soll Neo Magazin enden. Ja. Und dann stirbst du und dann steht, also dann steht niemand, natürlich würde es niemand beenden. Aber nein, aber alle fühlen sich so, zumindest ein bisschen schlecht. Und das will ich auslösen, das Gefühl. Du musst ein ganzes Testament hinterlassen, dass man einfach weiß genau, was er gewollt hätte. Ich vermache auch Dinge Leuten, die ich gar nicht besitze. Ja, die dann auftreiben müssen. So, ich schenke Leuten das Studio hier einfach. Das kann ich nicht. Technisch gesehen ist es jetzt in deinem Besitz. Ja. Stefan hat es dir vererbt. Ich glaube, ich würde einfach aus den ganzen Podcast-Uwe-Folgen so ein Audiotestament zusammenschnippeln, aus dem dann irgendwie sehr geht. Hallo, ich möchte hallo, diesen Baum. Kriegt mein ganzes Geld, Busse Bord, nee. Sowas in der Richtung. Ein Rap, der ist wie ein Rap ist. Ja, genau. Ja, Stefan konnte sich vor allem durch Raps sehr ausdrücken. Ja, also das war, aber gab es so Folgen, wo du so richtig, also wo du, da gab es wahrscheinlich diese eine Folge, wo du so richtig down warst. Da war ich richtig, einfach richtig dann down, was trinken wolltest. War ich richtig kaputt und es ging aber einigermaßen. Weil du aus Filmen gelernt hast. Ihr könnt ja jetzt mal raten, welche Folge das war, in der es mir so schlecht ging. Wo du davor so ein Whisky eigentlich. Wo ich mir davor, vor allem, ich hatte mal gehört, ich habe keine Ahnung von Alkohol und habe nur mal gehört, dass man Whisky Sour trinkt, Whisky mit Zitronensaft. Und habe dann, ich als Anfänger, der noch nie auch nur ein Bier in meinem Leben davor getrunken habe, habe ich dann Whisky mit Zitronensaft und es hat so grässlich geschmeckt, wie Terpentin mit irgendwie einem Klostein drin. Das habe ich grauenvoll einfach. Ja. Und einfach das Gefühl, und dachte mir, das ist grauenvoll, das ist schrecklich, mir ging es noch schlechter danach als davor. Es war wirklich furchtbar. Aber es ging. Aber es war gut zu merken, weil ich glaube, ich weiß nicht sogar auch Maxi Schettenbauer, der gesagt hat, hey, wenn du Stand-Up-Comedian bist, ja, wenn deine Mutter stirbt, musst du am selben Abend noch auf die Bühne und performen. Könnte auch Richard Pryor gewesen sein. Ich bin mir nicht 100% sicher. Aber ich war jetzt der große Maxi Schettenbauer? Go-to Maxi Schettenbauer. Ja, vor allem musst du einfach nicht. Das ist einfach eine Lüge. Also ja, musst du nicht. Nee, ist sehr einfach abzusagen. Alle verstehen sofort. Ja. Instant, ja. Wir müssen Maxi Schettenbauer auch nochmal einladen. Wir haben ihn mal auf dem Comedy-Preis gesehen und haben mit uns gesprochen. Und wir haben gesagt so, hey, cool, wir können nochmal eine zweite Aufnahme machen oder so. Hätte er Bock drauf. Und ich glaube, das müssen wir machen. Wir müssen da mal ein bisschen irgendwie altes Blut schöpfen und so. Und das ist einfach, glaube ich, dass wir uns versöhnen hier in der Comedy-Szene. Wir haben letzte Folge eine Rubrik angefangen, dass wir Tipps geben, Dinge, Lebensratschläge geben. Ich weiß nicht, du wolltest dir einen überlegen. Hast du es getan? Ja. Du denkst dir den jetzt aus. Richtig. Viel Spaß mit Florian Ratschlag. Ach Gott. Um den Dreck unter euren Fingernägeln zu entfernen, faltet einfach ein Blatt Papier zweimal in der Mitte und reinigt mit der Kante die Fingernägel. Und reißt euch die Fingerkuppen ab. Die Fingernägel. Das ist nämlich weich, zart und fest zugleich. Und Papier ist überall verfügbar. Papier in die Fingernägel reinstecken oder was? Du knickst das Papier und dann nochmal, sodass du dann eine richtig dicke Ecke hast. Ja. Und damit ist dann so ein Schaufeleffekt. Kannst du den Dreck unter den Fingernägeln rausschaufeln, weil du hast immer, Papier ist immer zur Hand. Und es ist auch tatsächlich recht schonend, weil es nicht so hart ist wie eine Feile. Oder nimmt ein Gitarrenplektrum. Oh, da kommt der Musiker. Wir wollten eigentlich, wann das eigentlich endlich die Folge? Stefan sperrt sich da schon seit Monaten davon. Ich muss mir die ganzen Anekdoten nochmal ausdenken. Nochmal abgleichen mit allen anderen Bandmitgliedern. So. Ja, ja. Was habt ihr erzählt? Wie viel Groupies haben wir flachgelegt? 70, ne? Wir können das nicht unterscheiden. Ja. Ja, das ist wichtig, dass wir da nochmal kurz in die Recherche gehen. Natürlich. Das ist doch ein cooler Sketch. So eine Gruppe Freunde trifft sich, noch 5 Jahre, nachdem sie irgendwas erlebt haben. Und alle haben massiv andere Vorstellungen von dem, was passiert ist. Ja, genau, und zetteln so die Fakten. So, hey, wir erzählen diese Stories seit 5 Jahren. Es kam schon zu ein paar momentanen Schwierigkeiten. Wir müssen heute einfach mal alle mal unsere Story straight kriegen, was ist genau passiert. Und dann überlegen sie, wie sie übertreiben sollen. Wo war das Plektrum-Debakel? Ja. Das große Plektrum. In Fürth oder in Rödlingen? In Rüdelüdelt. Ja. Also hier entstehen neue Ideen. Übrigens, Idee. Ich hatte mal eine App-Idee. Ich weiß nicht, ob ich schon mal gepitcht habe, aber dass man eine App macht. Stefans App-Ideen. Eine Fitness-App. Und das ist eine Standard-Fitness-App, so 7-Minuten-Workout gibt es ja auch, wo man schnell einfach so Zirkeltraining macht, so ein bisschen für sich, in der Wohnung auch gern. Aber wenn man nicht trainiert einen Tag, bezahlt man 1 Euro an die App. Mhm. Heißt, Leute haben natürlich den Drive. Leute müssen es durchhalten, ja, weil sie sonst verarmen. Ja. So, ich glaube, die meisten laden sich das runter, weil sie es eine lustige Idee halten, machen das dann einen Tag, sind genervt, weil sie es vergessen haben und 1 Euro bezahlt haben, löschen sich die App instant. Aber ich glaube, damit aber kann man nicht einfach bescheißen und sagen, man hätte trainiert, ohne dass man trainiert hat? Ja, muss man ja dran denken. Also ich, mir ist als App-Entwickler komplett egal, ob die Leute abnehmen oder nicht. Aber letzten Endes drückst du einmal pro Tag auf so einen Button, ich habe heute trainiert. Ja, weil wenn jetzt einmal einer vergisst, kriege ich einen Euro, instant. Es werden ja, 10.000 vergessen nach meiner ersten Kalkulation, die ich mit Excel erstellt habe. Ich glaube, das ist eine, nach der Gaußschen Normalverteilung, glaube ich, vergessen das ein paar Leute. Aber wäre es denn nicht besser, wenn du einen Euro kriegst, wenn du trainierst? Na, dann kannst du auch einfach bescheißen. Du kannst immer einfach bescheißen. Es gibt eine App, wo man, glaube ich, am Anfang eine sehr große Summe bezahlt und dann je pro getaner Arbeit ein bisschen bei Geld zurückbekommt. Warum ist das cleverer? Nee, das ist cleverer, weil man denkt, ja klar zahle ich jetzt 100 Euro, weil ich werde jetzt 4 Jahre lang jeden Tag trainieren, dann zahlst du 100 Euro und denkst dir, ja, das Geld hole ich wieder rein nach 100 Tagen. Das ist eine viel zu große Summe, um die auf einmal zu... Nee, aber du denkst dir, das Geld hole ich wieder rein nach 100 Tagen und dann mache ich Profit. So denkt nämlich jeder, kauft sich die App, hört nach 12 Tagen auf zu trainieren und man hat 88 Euro verdient. Als App-Hersteller. Das ist eine richtig gute Idee. Ich stelle mir gerade so einen Channel vor, so Mathematik-Tipps, der sich immer unsere Folgen anhört und dann so Ausschnitte zeigt. Ja, hier hat Florentin diesen klassischen Fehler gemacht, dass man im Kopf einfach dann auch falsch rechnet. Man hat immer so Mathe-Fehler auseinandernimmt. Das ist eigentlich ich möchte gerne Negativbeispiel sein. Ja. Ich will das Vorherbild sein. Ja, oder Nachherbild nach dem Auto. Das personifizierte Vorherbild. Vorherbild oder Nachherbild nach dem Autounfall. Richtig, genau. Ja, oder so nach Rauchen oder Meth. Methodik. So. Richtig, ja. Entweder das nachher oder das vorher. Ich bin immer genau die falschen Vorher und Nachher, die man nicht sein will. Du bist das, was man nicht sein will, ja. Finde ich nicht schlecht. Aber ich weiß es nicht, vielleicht mal machen. Entwickelt das mal da draußen jemand. Dann können wir das mit der großen Pufo Enterprise, kann er das dann vermarkten. Ey, wir haben mittlerweile ein bisschen Geld zusammengetragen auf patreon.com und können damit natürlich auch eure App-Ideen unterstützen. Wir machen so eine Höhle des Löwen, finde ich gar nicht schlecht. Mal für nächste Folge, ballert mal eure App-Ideen raus und wir suchen uns die beste aus und unterstützen die. Ja, das finde ich nicht schlecht. Mit einem 20, wir hauen 20 raus. 20.000? Nee, 20. Ihr könnt, genau, wir machen ein Gewinnspiel. 20. Wir ballern nächste Woche ein 20 raus. Für die beste App-Idee. Schon 200 oder nicht? Hey, das ist ein bisschen zu wenig, finde ich. Ja, aber die Leute sollen nicht wissen, dass wir so viel Geld haben. Wir haben genug. Ja, aber wir können. Wenn wir so achtstelligen Betrag haben. Ja, aber wenn wir einfach so 200 Euro rausballern, dann denken die Leute, mein Gott, wie viel Geld müssen die haben? Ja, dann spenden die weniger auf Patreon. Ja, aber die können doch nicht ahnen, dass wir so einen hohen achtstelligen Betrag eingenommen haben. Ja, aber wenn wir 200 Euro einfach so mindestens rausballern. Ja. Dann denken die, wir haben so viel Geld. Okay. Also, ihr kriegt ein 20. Ja. Und damit unterstützen wir euch. Dann. Ohne Scheiß, wir machen das wirklich. Ihr kriegt ein 20, wenn eure App-Idee umzusetzen. Ja, aber ihr müsst dann also, wir sind natürlich die Mitverdiener. Klar. Wir kriegen auch jeweils 33%. Klar, logisch. Ja. Unterstützen euch mit einem 20, kaufen uns ein. Ja. Und ihr kümmert euch aber darum, dass sie umgesetzt werden. Genau. Und dass sie die verkaufen. 20 in Podcast-Ufer-T-Shirts. Kriegt ihr natürlich dann vorbei. Ja, geil. Mal gucken, wie viel Innovation in der Podcast-Community steckt. Ich glaube, wir hatten bestimmt schon mal ein Gewinnspiel, aber haben kann gut sein. Die Seite gelöscht. Folge. Server-Error. Schade. Pinguine sind monogam. Monogam bedeutet, dass sie gut, dass sie Monopoly spielen. Ein Pinguin essen. Richtig. Oder was? Ja, also die haben ihr Leben lang nur einen einzigen Partner. Jo. Könnte ich mir nicht vorstellen. So, jetzt mal kurz eine Frage. Wer hat das rausgefunden? Eine ganz einfache Frage. Mhm. Wer hat herausgefunden? Ein Typ mit einem Edding. Das Pinguine. Ein Mensch mit einem dicken Edding. So einem großen so Edding-Pfeil und Bogen. Pinken Sprüh. Ja. Einfach mal ganz kurz. Mit einem pinken Pfeil und Bogen. Ja. Strrrr. Pinguine so. Wabab. Willst du mich heiraten? Ja. Zip aus dem Nichts kommt Edding. Tot. Bemalt ihn einfach so. Bemalt und dann so, das krieg ich nicht mehr weg. Und dann, wenn ihr Schluss macht, weil die dann den Geruch verfälschen oder so? Ja, Pinguine sind monogam oder können sehr gut fremdgehen. Das hat einfach noch nie jemand rausgefunden, weil die einfach mega sneaky sind. Die auch so falsche Nachrichten. Ich werde es mal so. Und die Uhrzeit verstellen mit den Nachrichten und so. Aha. Die sind mega clever. Die sehen halt auch alle gleich aus. Das war der eigentliche Gag. Und deswegen. Sorry! Und deswegen dachte ich mir, vielleicht hat dann irgendwer so gefallen. Und. Was hast du eigentlich rausbekommen bei deiner monatelangen Antarktis, keine Ahnung, Reise? So, was ist da passiert? Sind sie jetzt monogam oder nicht? Und der einfach improvisiert hat und gesagt hat, ja. Jo, er war sehr weit weg auf dem Gang, auf einem anderen Gebäude. Die Gebäude waren so mit einer Straße getrennt. Und? Ist er monogam? Ja. Danke. Wie geht's der Familie? Schreibst du in die Wikipedia. Monogam. Nicht monogam, monogam. Er löscht das andere weg. Ja. Aber jetzt mal unter uns. Wen interessiert das denn? Also sorry, ich meine, wir haben einen Job, dessen gesellschaftliche Relevantness gegen negative Werte strebt. Aber ob jetzt Pinguine monogam sind oder nicht, who the fuck cares? Da irgendjemand, also klar, cool, wenn dich das interessiert und so, aber Also ich glaube, wie ist das Selbstverständnis von den Leuten, die sowas rausfinden? Gehen die nachts ins Bett und denken, ja, jetzt habe ich, der Wikipedia von Pinguin ist jetzt 2 Zeilen länger. Ich schlaf ruhig. So, das ist noch schlimmer, finde ich, die dann die Diskussion entfachen bei der Wikipedia-Seite und dann aktiv daran arbeiten wollen, ob das stimmt oder nicht, und in Frage stellen, was soll der da reinschreiben? Noch schlimmer als die, die reinschreiben, der ist monogam, finde ich diejenigen, die in Frage stellen, ja, wo haben sie das denn rausgefunden? Ja. Ist er wirklich monogam? Ja. Die das nicht akzeptieren können. Wir haben ja diese Beweisfotos. Sie ist bei ihrer Wohnung und sie läuft an der Wohnung der anderen heißen Pinguinfrau vorbei. So ein Pinguin, der mit seinen Autoschlüsseln vor so einem Auto steht und es nicht aufbekommt. Wir haben ihn da gesehen. Ja, und dann so diese ganzen Chat-Protokolle und sowas. Aber auch so, da habe ich so einen Radiobeitrag gehört über Zugvögel, wo auch so ein scheiß Typ, so ein Moderator. Von Florentin. So Florentins Fun-Freizeit. Hatte 3 Zugvögel-Experten in der Leitung. 3. Und die haben sich auch so ein bisschen untereinander gestritten. Und so. Aber die haben dann auch so gesagt, und wie ist es denn, landen denn die Zugvögel auch ab und zu oder fliegen die straight durch? Da meint einer so, ja, das können wir nicht so 100%ig beobachten, weil da fehlen uns so ein bisschen die Forschungsgelder und die Mittel. Wir würden da gerne mehr Teams zusammenstellen, um das rauszufinden. Und der Moderator eigentlich so unterschwellig so, ja, aber eigentlich ist es auch scheißegal. Also eigentlich so, ja. Ja, oder wir bauen ein Krankenhaus. Okay, das, jetzt kommen die Rolling Stones. Und nächste Woche sogar die Leute vom Kinderhaus-Beats. Ja, genau. Jetzt viel Spaß mit Bob Dylan. Ja, uns fehlt Geld. Also, ja, also wir haben jetzt mehr Forschungsgelder für die Giraffen bekommen und können jetzt rausfinden, wie viele ihrer Hufe sie eigentlich mit Paarungstanz verwenden. Cool. Ja, immer noch für die Weisen. Wow, nope, das nichts. Ist ein gut angelegte 10.000 Euro. Und jetzt viel Spaß mit Rolling Stones. Der Kinderhospizchor bittet um ihre Spenden. Oh Gott, ein Kinderhospizchor. Grauenvoll. Ja. Onkel Funke. 4 Kinder sterben. Starben wegen der Aufführung. Geil. Du hast mal Gesangsunterricht genommen, ne? Ja. Wie läuft das ab? Also ich bin, lustigerweise ist das, wie ich herausgefunden habe, also ist in Dortmund hatte ich das. Und zwar gibt es in Dortmund, ist der Bahnhof. Und der Bahnhof ist sehr klassisch, trennt der die Slums von dem normalen Teil. Ja. So, der Südausgang ist der normale Teil, cool, kommst raus, Fußballmuseum, geil, große Bibliothek, geil, Saturn, Galeria Kaufhof, hey. Andere Seite, Brachland, Mordor, verbrannte Erde, überall, tote Bäume, so verschiedene Skelette laufen durch die Gegend. Und da hatte ich Gesangsunterricht. Ich musste immer aus der falschen Seite raus, muss man sich bekreuzigen, sonst stirbt man instant. Ja. Dann bin ich weitergelaufen, weiter in die Hölle rein. Und irgendwo war dann da halt diese Künstlerin, diese wahnsinnig renommierte Gesangslehrerin, die hat mitten in Dortmund in der Nordstadt einfach ihre Praxis, nenne ich das mal, hatte, wo man dann reingegangen ist. Und oft, war ich noch ganz klein, da hat mich mein Vater mal gebracht und der hat dann immer gewartet da draußen, die 3/4 Stunde mit seinem Auto und hat mich dann wieder mitgenommen auf dem Rückweg. Der hat dann einfach 3/4 Stunde draußen verbracht und hat dann immer den Leuten dazu geguckt und hat nicht selten einfach krasse Drogendelikte beobachtet, was einfach eine krasse Gegend ist. Und da hatte ich Gesangsunterricht in einer Privatwohnung, die war relativ klein, wo einfach ein Klavier dann so im Wohnzimmer stand und da habe ich dann getrellert, was das ganze Haus mitbekommen hat. Und ich stelle mir vor, das waren halt nur Schwerverbrecher, Mörder, Kinderschänder, ja. Gesangsunterricht, Mörder. Und irgendwo zwischendrin hat halt so ein Junge gelernt, wie man okay singt. Und das war halt dazwischen, was immer ein bisschen befremdlich war, weil ich am Anfang mich ja nicht getraut habe, laut zu singen, weil es hat locker irgendjemand, der sich gerade so ein Messer an so einem Schleifstein irgendwie schärft oder so. Der sein Schwert schleift. Ja. Und das war echt immer ganz, ganz spannend. Das war auch für lange auch oft einfach Menschen im Treppenhaus und so. Und das war halt mitten da drin. Aber mit welchem Alter hast du angefangen? Puh, weiß ich nicht. 13, 14. 13 und dann bis wann? 18. 5 Jahre lang Gesangsunterricht? Ja. Krass. Vielleicht ein bisschen später angefangen, aber ja. Nicht schlecht. Du bist 18. Und dann bin ich gesagt, Buch-Karriere. Ja, und nee, das fing da parallel war das schon. Und dann habe ich auch in 2 Musicals mitgesungen. 3 Musicals. Krass. Cool. Das ist ziemlich cool. Das war so ein klassischer so ein Mobbing-Opfer in so College-Filmen, so Highschool-Filmen. Ja. Immer der uncoole Typ aus der Musical-AG. Ja, aber die Moral am Ende ist dann, dass er als einziger erfolgreich ist und alle anderen unglücklich. Ja, aber das war eine wilde Zeit in Dortmund und Nordstadt. Du hattest mal Gitarrenunterricht. Ich hatte Gitarrenunterricht, ja, ist richtig. Auch sehr lange. Langsam haben wir so ein Deutschlandradio-Niveau erreicht. Ja, ist richtig. Sie hatten lange Gitarrenunterricht. Mhm. Und für ihr neues Album, da kam der Habicht eine Minute zu spät. Mhm. Hört man davon ein bisschen was? Die haben die Gitarre nochmal ausgepackt. Ich habe die Gitarre ausgepackt, natürlich, sie war ein bisschen eingestaubt. Aber die klang noch gut, ne? Die klang nach Kindheit. Das hat mir immer viel gegeben. Jetzt haben sie mit dem belgischen Harfenorchester tatsächlich eine Menge Ruhm geerntet. Ja, speziell, eine Menge Harfen. Speziell im Baltikum waren sie sehr unterwegs. Ja. Wo hat es Ihnen da am besten gefallen? Wir waren da in einem Hotel in Balausana und das ganz direkt an den Schwarzalpen gelegen. Und hatten wir auch eine Zusammenkunft mit einem Bärenweibchen tatsächlich. Da sind wir rausgegangen. Wir wollten Picknick machen. Kalana Vacek, meine Mitkomponistin und Sopranistin. Die Dirigentin, Sopranistin und Freundin. Hafenspielerin. Hat sie jetzt bei dem Arrangement nicht mitgespielt, aber privat ist sie auch eine ganz fantastische. Ja, gerade auf dieses Arrangement wollte ich mal zu sprechen kommen. Ja. Peter Manischek hat es komponiert im Alter von 23 Jahren und hat es auch arrangiert und dann selber später auch mit ihrem Hafenorchester dann auch mal die Welturaufführung in Bern. In Bern, genau. Gezeigt. Es war im Konzerthaus von Manfred Watzlaw und das war natürlich auch eine Uraufführung. Das ist wie eine Geburt. Ne? Und da gab es den Skandal. Der großen Skandal. Ja, möchten Sie es selber ausführen? Naja, also rückblickend ist es natürlich schon immer schwierig, ne? Also gerade mit den Sicherheitsbestimmungen, die dann natürlich dann auch oft bei den ganzen Hafen, ne? Also wir hatten immer die Frage, diese 460 Hafen, wie bringen wir die ins Gemeindehaus, ne? Klar. Und klar, da müssen Brandwälder weg, ja, da müssen Feuerlöscher weg. Jetzt wurde Bern quasi brandgerodet um den Weg für die Hafen. Da gab es das Problem, dass die Bibergebiete durchschnitten worden sind. Rückblickend gab es da viel Ärger, auch mit den großen Umweltorganisationen. Interessanterweise hat sich im Nachhinein herausgestellt, dass diese Harfenmusik auf einer Interfrequenz stattfindet, die für die Biber sehr irritierend ist und die sich auch zu dem Feuer haben hinziehen lassen. Das war so die eine sind Art dann alle verbrannt. Richtig, die sind alle, die Glücklichen sind verbrannt. Die Unglücklichen waren natürlich unter dem Schwelbrand natürlich gefangen, auch stundenlang. Und das hat auch die Geräusche, die die von sich gaben, hat natürlich dann auch eine ganz interessante Harmonie mit reingebracht. Ja, vor allem das Konzert war ja dann relativ erfolgreich dann dennoch. Leute waren begeistert, das Feuilleton war begeistert und ja. Die Toten, die Todesopfer haben viel Erfolg überschattet, was ich im Nachhinein bereue. Vielen Dank, das waren gerne. Dankeschön. Herbert Brandschlaff vom Hafenorchester Neuwied. Und der nächste Gast ist noch nicht da. Deswegen erstmal Musik von Bernhard Briegel, der jetzt Ihnen seine neue Nasenflöte zeigt. Sein neues Album Der Stuhl auf dem Flur mit dem Pferd auf der Wiese. In zwei Ländern schon bereits aufgeführt worden. Viel Spaß. Und das läuft dann im Car2Go immer auf die ganze Zeit. Auf Lautstärke 99 läuft dann die Nasenoper von Brunsmann Brieselkraker. Und dann sitzt du da im Auto und denkst, was ist denn eigentlich hier los? Furchtbar. Grüßt du andere Car2Go-Fahrer in ihren Autos? Wie ein Busfahrer, ja. Immer so grüßend, aber abfällig auch so. Also ich will was Besseres sein. Ich will eigentlich Drive Now fahren, aber es ist mir auch so teuer, aber ich will es zugeben. Ja, stimmt schon. Ich habe letztens jemanden gesehen. Ich hatte eine Packung Skittles, grüne Skittles in der Hand. Die besten schön Skittles. Reingekippelt. Ja, uiuiui, das würde ich gar nicht aufmachen. Und dann habe ich tatsächlich, da war ich am Bahnhof und dann bin ich so entlang geschlendert. Und dann habe ich am Bahnhof jemanden gesehen, der auch eine grüne Packung Skittles hatte. Und das war auch so ein, ich habe ihm zugenickt, er hat sich beschämt weggedreht, aber eigentlich so ein Moment der Verbrüderung, wo man sagt so, ja, servus. Oh, da kann ich ganz kurz die tolle Douglas Adams-Anekdote nacherzählen einfach. Klar, ich weiß nicht, ob du die kennst, aber hier ist immer Platz für Fremdcontent. Das ist ein super, ich liebe Fremdcontent. Das ist die super Anekdote von Douglas Adams, eine der besten Anekdoten aller Zeiten, auch wie er die erzählt. Und zwar hat er sich Kekse gekauft und eine große Zeitung und hatte halt seinen Hut, seinen Mantel und ist in den Zug gefahren. Irgendwo in England herumgefahren und hat da seine Sachen hingelegt. Es war morgens, wo alle Geschäftsmänner auch dabei waren. Vor ihm ist ein typischer, ganz normaler Typ, hat sich hingesetzt, hatte auch seine Zeitung, seinen Hut und war vor ihm ganz perfect average guy, saß vor ihm. Und plötzlich legt er dann fein säuberlich seine ganzen Magazine hin, seine Zeitung hin, seinen Hut hin, seine Kekse vor sich hin. Und plötzlich nimmt der Mann einfach einen Keks vor ihm aus der Verpackung. Einfach so. Und er hat gesagt, er kann jetzt nichts sagen, weil das ist auch irgendwie awkward, wenn er jetzt was sagt. Ja. Und hat dann einfach auch so kommentarlos auch was genommen daraus. Und der Mann hat dann plötzlich nach einigen Minuten wieder dazu gelangt. Und er hat gesagt, beim zweiten Mal kann man noch weniger sagen, wenn man es beim ersten Mal schon durchgelassen hat. Ja, und dann führte dann dazu, dass die Packung irgendwann leer war einfach. Und irgendwann, ja, war es dann komisch, hat auch niemand, zwischen dem war so eine, weiß nicht, so eine Feindschaft, Freundschaft hat sich aufgebaut. Irgendwann kam dann eine Station, der Mann ist gegangen und plötzlich nimmt Dennis M. seine Zeitung hoch und sieht, dass seine Packung noch leer war und es gar nicht ach, seine Packung nein. war. Und dann hat, da sagt er, den großartigen Satz hat er dann gesagt, da läuft, irgendwo läuft ein Mann rum mit der gleichen großartigen Anekdote, nur hat er die Pointe. Das ist ja geil. Nur er, Dennis Adams hat die Pointe. Der andere Mann. Da hatten die auch die gleiche Packung Kekse, oder was? Exakt. Das ist ja und der genial. Andere macht die gleiche Geschichte, nur den Gag nicht am Ende. Der andere Mann kann nichts sagen. Ich hab die Kekse und die Pointe. Und die Pointe. Er hatte noch die Kekse und hat von einem fremden Mann einfach die ganze Kekse genommen. Super Anekdote. Alter. Und das dachte ich kurz, mit den Skittles. Warum passiert aber den jetzt besten ernst, Menschen, ja, passieren die besten fucking Sachen? Geile Bücher schreibt und dann erlebt er sowas noch. Das ist doch unfair. Ja, oder ist es so eine Art Karma? Oder ja, oder hat er das gar nicht erlebt? Oder er hat auf die Pointe bestimmt nicht. Auch, er wäre nicht auf die Pointe gekommen, auf die Pointe zu sagen, ich habe die Pointe und der andere nicht. Und obwohl wir die gleiche Anekdote haben, da kommst du nicht drauf, wenn du die Pointe hast. Sondern da kommst du drauf, wenn du die Pointe nicht hast. Und du denkst, boah, wie geil wäre das jetzt, wenn ich die Zeitung wegmache und der ist es nicht mehr. Ja. So, oder wäre es noch? Oder keine Ahnung. Ich glaube, der erlebt das nicht. Der ist einfach nur lustiger als wir. Der hat dann diese Beobachtung und gibt es jetzt seine Anekdoten aus. Das ist ein Gericht. Wir haben auch schon viele. Ey, jetzt mal so rückblicken. Komm, machen wir heute mal eine ehrliche Folge. Du hast ja auch schon mal Anekdoten bestimmt ausgedacht hier im Podcast. Ich habe mir auch schon mal Dinge ausgedacht. Doch mit Sicherheit. Manche Dinge. Ich glaube wirklich hundertprozentig ausgedacht, nicht, aber halt vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber bei dem ist das auch nicht genauso passiert. Der hatte bestimmt das Ende sich auch ausgedacht. Das ist ja auch schon oft vorgekommen, dass ich mir Dinge einfach. Man verrennt sich ja auch manchmal so ein bisschen. Wahrscheinlich ja auch, hat man wir gehen da offen damit um. Wahrscheinlich denkt man einfach, alle haben so ein interessantes Leben, aber alle lügen einfach. Alle lügen. So einfach lügen. Alle lügen. Straight lügen. Einfach ja. Dinge erzählen, fremde Geschichten als eigene Geschichten erzählen. Ja. Das gehört einfach dazu. So, es ist, glaube ich. Ich glaube, alle sind scheiße. Alle sind langweilig. Nur manche können besser so tun, als wären sie interessant. Ich glaube, erst muss die Erkenntnis kommen, ich erlebe nichts, ich bin langweilig, genau wie alle anderen Menschen auch. Ja. Und dann daraus kann man so eine andere Haltung entwickeln, zu sagen, ich gehe offen mit meinen Lügen. Aber das muss man sich erst eingestehen. Man muss sich erst komplett ausziehen und sagen, ich bin nichts, ja. Um dann seine Persönlichkeit wieder von null aufbauen. Rückblickend war die X-Faktor-Zeit da auch mein Abgrund, in den ich geblickt habe, um zu wissen, was man nicht mehr machen sollte. Vor allem das Problem ist, du hast ja nie eine vollständige Persönlichkeit. Du begreifst deine Persönlichkeit ja immer gerade noch entstehend. Ja. Du sagst ja nicht, ja, heute bin ich fertig. Das heißt, du weißt nicht, bin ich jetzt gerade, ist es jetzt gerade so ein Wachstumsschmerz, das ist ja klar, ich gehe nicht gerne auf Partys, aber irgendwie, da muss ich jetzt durch, halt wie wenn man anfängt, Alkohol zu trinken, es schmeckt schlecht, aber man muss durch und irgendwann ist es gut. Ja. Aber man weiß nicht, ist das jetzt gerade noch die Phase oder mag ich wirklich einfach das nicht und mach's nie. Du hast gerade auch keine Referenz. Du kannst nicht sagen, bin ich gerade glücklich, nicht glücklich, weil man es nicht werden kann oder ist es das Maximale, was man an Glück erreichen kann? Oder kann man noch mehr? Kann man glücklicher sein? Ja, das ist natürlich auch eine Frage. Man weiß ja nie, ob man glücklicher sein kann, wenn man nur sich selber kennt und sein Default-Glück. Also ich kann nicht sagen, ist das jetzt so, also fühle ich mich gerade schlecht, weil das menschlich ist? Oder weil ich nicht das mache, was ich will? Oder woher rührt das? Ich glaube, es ist einfach auch so eine Angst, was zu verpassen. So, ich habe schon so viele Interviews gehört, wo Leute gesagt haben so, ja, ey, bevor ich Drogen genommen habe, war mein Leben mega langweilig und könnte ich es jetzt rückgängig machen, würde ich es 5 Jahre früher anfangen, weil davor war alles scheiße und jetzt ist alles geil. Und man denkt so, man möchte möglichst wenig solcher Momente in seinem Leben haben, wo man sagt so, ey, hätte ich früher angefangen, Saxophon zu spielen, Alter, mein Leben war 5-mal so gut danach. Ja. Und da weiß man dann nicht, ist es jetzt so ein Moment, hasse ich einfach Saxophon spielen oder sage ich in 5 Jahren, ey, das war das Beste, was mir hier passieren konnte. Ja. Man weiß einfach nicht. Ach ja. Wir hatten schon lange kein Musical mehr. Oh Gott, ich glaube das. Vielleicht? Kommst du nächste Woche? Hatten wir letztlich kein Musical mehr? Nee, wir hatten, ich glaube in Folge. Wir hatten lang kein Musical mehr. Vielleicht tat es dem Podcast gut. Hängt da von dem Fluch der Karibik Das Medaillon an der Wand? Das habe ich mir auch. Oh, neue Flute Krieg-Trailer hast du gesehen? Ja. Überhaupt nicht gefallen. Nee, aber das geht eh backup mit dem Franchise, machen wir uns nichts vor. Aber Javier Bardem? mit dem coolsten Namen Bardem der Welt. Bardem heißt der, glaube ich. Javier Bardem. Andy Bardem. Ja, auch der coolere Name noch. Andy Bardem. Naja, jedenfalls Javier Bardem. Ein Mann wie ein Geräusch spielt mit. Super Typ. Klar. Klaro Kiste. Aber macht es nicht besser in den Film, leider. Nee, überhaupt nicht. Nee. So Serienempfehlungen? VOA habe ich angefangen. Auf Netflix. Was ist das? Ist so eine Mystery-Serie. Ganz okay. Ich habe Westworld gesehen, du hast auch Westworld gesehen, ne? Ja, aber nicht ganz. Nicht die letzte Folge. Echt? Ach so, okay. Die letzten zwei Folgen. Habe ich dich überholt. Ja, kann sein. Du bist immer der Westworld-Experte. Hast es einem empfohlen, jetzt habe ich dich überholt. Hab mich verloren. Echt? Ja. Kann ich ein bisschen nachvollziehen. Oder? Also, aber schau dir das Ende noch an. Es verrennt sich so ein bisschen, ja. Okay. Freunde, vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen euch eine fantastische Woche. Schaut mal vorbei und schickt uns eure App-Ideen. Nee, wir hauen einen 20 raus. Ihr kriegt einen 20, bar auf die Kralle. Ihr kriegt in der Post einen 20-Euro-Schein. Kann man Geld einfach so von verschicken? Von uns geschickt, klar, natürlich. Wir schreiben einfach drauf Geldsendung. Ich glaube, das ist eine gute Idee, wenn man das macht. Oder in Kleingeld. Kriegt ihr von uns bar auf die Kralle einen schönen 20 für eure App-Idee. Ja, die ihr dann entwickeln müsst. Schickt sie uns per Facebook, Twitter oder unter zentrale@podcast-ufo.fail. Die Adresse kann man auch nicht aufrufen. Ja, das ist wirklich die Adresse, leider. Also viele glauben das nicht und sagen, ja, ich verarsche mich gerade. Nein. Zu lustig, die zentrale ist viel zu lustig. @podcast-ufo.fail. Ja. Meine Idee war noch zentrale@cetera. @podcast-gmail.org, aber war leider schon belegt. Vielen Dank an Stefan Tietze für diese fantastische Folge. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und wir heben ab mit dem. Ciao, Flodi! Ciao!